Okay, well, we want to welcome everybody here tonight. Wir wollen jeden herzlich willkommen heißen heute Abend. And let's see, it's September 14th. Heute ist der 14. September. It's still light outside. Es ist noch immer hell draußen. It's amazing. Erstaunlich. In Finland it would be a little bit darker right now. In Finnland wäre es jetzt schon viel finsterer. Slightly colder. Bisschen kälter. The birds would be wearing jackets. Die Vögel würden schon Jacken tragen. A little bit. The worms would be having little sleeping bags. Die Würmer hätten dann schon Schlafsäcke. And I think, and well, we would be getting ready for hibernation for the next 6 months. Und wir würden uns eben auf den Winterschlaf einstellen für die nächsten 6 Monate. People would be getting ready for school and work and. Die Leute würden für Schule und Arbeit einfach sich vorbereiten. And then it would get really quiet on the metro. Und dann würde es sehr, sehr ruhig werden in der U-Bahn. Actually, isn't it quiet here on the metros too? Ist es hier nicht auch leise in Sometimes, den U-Bahnen? Depends, depends. Es hängt davon ab. But in Finland we have a game. In Finnland haben wir ein, machen wir ein Spiel. We don't want to let the other person know we're looking at them. Wir wollen nicht, dass die andere Person draufkommt, dass wir sie anschauen. Have you ever done that? Habt ihr das schon einmal gemacht? You look at the person and then when they look at you, you go, oh. Du glotzt die Person an und dann, wenn sie zurückschaut, schaust du weg. Something in my eye. Oh, oh. Ist was, ist in meinem Auge. Oh. But then you look in the glass. Und dann schaut man aber in der Spiegelung im Fenster. And then they look in the glass. Und die schauen auch in die Spiegelung im Fenster. Then you go, oh. Und dann, ah. It's a game. It, like people hurt their necks all the time. Das ist ein Spiel. Die Leute, die tun sich dabei weh im Genick. Because it's, it may sound funny. Weil es klingt lustig vielleicht. But we do want to have communication with people. Aber wir wollen ja mit Leuten kommunizieren, oder? Even with our eyes. Entweder mit den Augen. Today we went shopping. Heute sind wir einkaufen gegangen. And again, but we're getting better. We seek the Lord before we go shopping. Aber wir werden immer besser. Wir gehen immer und bitten Gott um Hilfe, bevor wir einkaufen gehen. And God has given us nice people in our shopping. So Gott hat uns auch erlaubt, mit netten Leuten oder nette Leute zu begegnen beim But people are looking for communication. Aber die Leute möchten ja kommunizieren. And people are looking for life. Und die Leute sehnen sich nach Leben. And people are looking for a smile. Even a smile works, you know. Und die Leute, die schauen, suchen auch nach einem Lächeln. Selbst ein Lächeln funkt schon. Okay, if you smile at somebody, you know, they can think two things. Wenn du jemanden anlächelst, dann denken sie vielleicht in zweierlei Weisen. Or many things. I don't want to restrict them to two things. Ich will sie jetzt nicht einschränken, aber ich denke jetzt mal an die zwei. But, you know, that person's happy. Entweder die Person ist glücklich or they're crazy. Oder verrückt. Right? But I like to smile anyway. Aber ich lächle gerne trotzdem. And it's contagious. Und es ist ansteckend. Other people begin to smile back. Andere lächeln zurück. And it's, you use less muscles. It's really quite a resting program. Und außerdem brauchst du viel weniger Gesichtsmuskeln. Also es ist sozusagen ein Entspannungsprogramm. You, if you want to exercise, then frown. Wenn du zum Beispiel trainingshalber böse dreinschaust, brauchst du viel mehr Muskeln. That's what the British people do. They're always like this when they talk with you. Like deswegen sprechen die Briten so. Extremely strong mouths, as they say. Die haben sehr, sehr starken Mund. So, let's pray using the King James Bible this, also, this evening. Also beten wir jetzt mit der King James Bibel. Father, we thank you for this evening. Vater, wir danken dir für diesen Abend. We thank you for this life. Wir danken dir für dieses Leben. We thank you for this opportunity. Für diese Gelegenheit. To come before you. Vor dich hinzutreten. It is a throne of grace. Es ist der Thron der Gnade. And mercy. Und Barmherzigkeit. And we thank you. Und wir danken that this very evening. Dass gerade heute Abend. You know exactly what's on our mind. Du genau weißt, woran wir denken. You know what we faced all day. Weißt, was wir am Tag erlebt haben. You know what we'll face tonight. Und weißt, was wir noch erleben werden. You know what's coming in the future. Weißt, was in der Zukunft ist. And you're not worried. Und du hast, machst dir keine Sorgen. You are resting. Sondern du bist entspannt. In your love. Und in deiner Liebe. For us. Für uns. And we pray, Lord God, that you give us your understanding of what you really want to say und wir to bitten, us. Herr, dass du uns dein Verständnis gibst, zu verstehen, was du uns heute mitteilen willst. Bless your word to our hearts. Segne dein Wort in unseren Herzen. In Jesus' name. Heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, open with me. Öffnet bitte mit to mir. 1 Samuel. Zu 1. Samuel. By the way, it was a great class last night with Pastor Matt. Ich hatte eine große Klasse mit dem Pastor Matt gestern Abend. Excellent. He's so much fun. Es ist, macht Spaß mit you ihm. Can tell that he's been hanging around Pastor Rob a lot. Man kann sehen, dass er viel mit dem Pastor Rob zusammen war. He does a lot of his mannerisms. Er mimikt ihm sehr nach. You know how Pastor Rob starts going like this. Ihr wisst, wie Pastor Rob like an, so anfängt und dann. It's a I watch people and do that with people, but Pastor Matt is the, you know, is like we call him the stunt double of Pastor Rob. Also, den Pastor Matt, den benutzen sie dann als Double für die Stuntszenen für den Pastor. You know, like, you know, it's not the actor doing the dangerous thing. It's somebody weil who looks like the actor. Weil der Schauspieler macht es schließlich nicht die halsbrecherischen Dinge, sondern jemand, der nur wie der Schauspieler ausschaut. So when you see all the dangerous things being done in the ministry, it's actually Pastor Matt. Also wenn du dann all die gefährlichen Dinge siehst, die in der Gemeinde passieren, dann ist das der Pastor Matt. You know, martyrs for the faith. It looks like Pastor Rob, but actually it's Pastor Matt. Märtyrer des Glaubens. Sieht auch nur aus wie der Pastor Rob, aber es ist eigentlich der Pastor. Cut, do it again. Mach es wieder und noch einmal. But really, what a great, it was a great lot of fun last night. Das hat wirklich Spaß gemacht. And the stories that he tells are, und die Geschichten, die er erzählt, are unbelievable. Sind unglaublich. They're true, but war aber schwer zu glauben. Aber schön oh, zu glauben. Okay. Well, no, they're excellent. So we've just had wunderbar. My wife and I have enjoyed going to that class, the first also class already. Meine Frau so. Und ich haben uns sehr an dieser Klasse gefreut gestern. Okay. I would like to open up to 1 Samuel 28. Ich möchte jetzt beim 1. Samuel Kapitel 28 aufschlagen. And we want to look at this chapter down to verse 1 all the way through 7. Wir schauen uns da die ersten sieben Verse an. Now it came about in those days that the Philistines gathered their armed camps for war to fight against Israel. And Achish said to David, "Know assuredly that you will go out with me in the camp, you and your men." Und es geschah in jenen Tagen, da versammelten die Philister ihre Heere zum Krieg, um gegen Israel in den Kampf zu ziehen. Und Achish sagte zu David, du erkennst sehr wohl, dass du und deine Männer mit mir im Heer ausziehen müssen. David said to Achish, very well, you shall know what your servant can do. So Achish said to David, very well, I will make you my bodyguard for life. David entgegnete Achish, gut, auch du wirst erkennen, was dein Knecht tun wird. Und Achish sagte zu David, gut, ich will dich zu meinem Leibwächter für die ganze Zeit machen. Now I want you, this is happening over with Achish. Das passiert eben bei dem Achish. Now we cut to the same time over with Saul. Und jetzt schauen wir, was synchron jetzt mit dem Saul passiert. Now Samuel was dead and all Israel had lamented him and buried him in Ramah, his own city. And Saul had removed from the land those who were mediums and spiritists. Nun, Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn in seiner Stadt Ramah begraben. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. So the Philistines gathered together and came and camped in Shunem, and Saul gathered all of Israel together and they camped in Gilboa. Und die Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Shunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa. When Saul saw the camp of the Philistines, he was afraid and his heart trembled greatly. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. When Saul inquired of the Lord did not answer him either by dreams or by Urim or by prophets. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch die Urim noch durch Propheten. Then Saul said to his servant, seek for me a woman who is a medium, that I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, behold, there is a woman who is a medium at Endor. Da sagte Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Knechte sagten zu ihm, siehe, in Endor, da ist eine Frau, die Tote beschwören kann. So he disguised himself, he went there and he was seeking advice from a dead prophet er hat sich named Samuel. und wollte eben von einem toten Propheten Rat holen. We call that being a non-prophet prophet, because he was dead. Das ist eben ein nichtsnützender Prophet. Yeah, we call ourselves a non-profit organization. Ja, wir sind zum Beispiel eine Organisation, die kein Nichts einnimmt. But Samuel was actually, we would say, in Abraham's bosom. Samuel war, wie wir es, in Abrahams Schoß. Now I want you to picture this. Stellt euch das vor, bitte. David is with the Philistines. David ist mit den Philistern zusammen. And he is godly. Und ist gottesfürchtig. And Saul is with Israel and he is carnal. Saul ist mit Israel zusammen und ist fleischlich. Funny, isn't it? Es ist nicht lustig. I think it doesn't really matter where you stand. It really matters who you have a relationship with, where you are. Nicht so wichtig, wo man ist, sondern mit wem man eine Beziehung hat. We often think that if I stand in a church, oft denken wir, wenn ich jetzt in der Gemeinde stehe, that automatically makes me like, you know, angelic. You can hear the wings. Angelic. Das macht mich automatisch zu einem Heiligen. Heilig. I like that. Heilig. I have a friend in Finland. His name is Heilig. Ich habe einen Freund in Finnland und der heißt Heilig. I got to tell him he's actually holy. Ich muss ihm sagen, dass heilig ist. But there was David in the midst of the Philistines. Doch David war unter den Philistern. And he had great confidence. Und hatte aber große Zuversicht. Because of his God. Wegen seinem Gott. And then there is Saul. Und da ist Saul in Israel. Mitten in Israel. Looking at the Philistines. Und schaut auf die Philister. And it says he was afraid. Und hatte Angst. See, he had grieved God. Hat Gott getrübt oder betrübt. He had grieved God. Hat Gott betrübt. He didn't listen to God. Hat nicht auf Gott gehört. He had Samuel as his counselor. Und jetzt hatte Samuel als seinen Ratgeber. And even that didn't change him. Das heißt, nicht einmal Samuel, solange er noch lebte, konnte ihm wirklich helfen. And he saw the enemy. Er sah den Feind. And it says that his heart trembled greatly. Und sein Herz zitterte. Just like Pastor Matt preached last Sunday. So wie Pastor Matt letzten Sonntag gesagt hat. Life without God is too big. Das Leben ohne Gott ist zu schwer. In his heart, in seinem Herzen, he trembled. Da zitterte er. When we look at life, wenn wir das Leben betrachten, without God, ohne Gott, we tremble. Dann zittern wir. It's too big. Es ist zu schwer. It's too great. Es ist zu umfangreich. There's too much. Da ist zu viel. Often we look at our bank account. Oft schauen wir uns das Bankkonto an. We look at our age. Unser Alter. We look at our education. Unseren Ausbildungsstand. Which are important. Was ist wichtig? To understand that when you are 40. Weil, zum Beispiel, wenn du jetzt 40 bist. You are no longer 20. Dann bist du nicht mehr 20. Your body doesn't do what it did at the age of 20. Dein Körper macht nicht mehr das, was er mit 20 gemacht hat. It does other things. Es macht andere Dinge. Different. You have your body talks to you differently. Dein Körper ist jetzt anders. When you were younger, wie du jünger warst, jumping off of bridges, und von Brücken gesprungen like, bist. Wow, no big deal. Ja, da war nichts dabei. I don't know if you do it today, actually. Probably, never mind. I'm not going to use Gerald as an example. He would jump off of little bridges today. Jetzt würde von kleinen Brücken springen. He would not stop traffic in the middle of Florida and be on the national radio. Er würde jetzt nicht mehr die Autofahrer in Florida ablenken und im Radio dann vorkommen. They thought you were going to kill yourself. You die were just going to dive off the dass bridge. Dass ich mich umbringen würde, bloß wollte ich dort runterspringen. Isn't that amazing how people can think differently? Ist es nicht erstaunlich, wie Leute das andere Auffassung haben? They think he's going to kill himself and he's having a great time. Sie denken, er bringt sich um, dabei macht's ihm nur Spaß. But we have to consider this. Aber wir müssen das überlegen. That if God has called us into this life. Dass wenn Gott uns in diesem Leben berufen hat. He never wanted to leave us without himself. Dann will er uns nie alleine lassen ohne seine Assistenz. To face anything without him. Irgendetwas, irgendeiner Situation. David is in the middle of the Philistines. David ist mitten unter den Philistern. And yet he has rest. Doch rastet er. That we are in this world. Wir sind in dieser Welt. And we have God. Aber wir haben Gott. And we look. Und wir schauen. These are Philistines, maybe. Und sehen Philister rund um uns herum. And maybe we will be their bodyguards. Und vielleicht sind wir sogar deren Leibwächter. Maybe we will be their counselors. Maybe we will be ihre Konsultanten. Servants in Egypt. Diener in Ägypten. But with a mighty God in our heart. Aber mit dem mächtigen Gott. But I was thinking. Doch ich denke. Who is our counselor? Wer ist unser Ratgeber? You know, we have a lot of friends. Wir haben viele Freunde. And friends give us great advice, we hope. Und Freunde geben uns hoffentlich gute Ratschläge. I bet you we all love to give advice. Ich könnte wetten, dass wir alle gerne unseren Senf dazugeben. It's in us to want to advise somebody. Es ist einfach in uns drinnen, dass wir unseren Senf geben müssen. Es ist in unserer Natur, dass wir helfen. Wir wollen helfen. You know, my wife is wonderful at helping, you know. Meine Frau, die hilft mir wunderbar. If I don't get dressed with my wife in the house, I come out looking like Bozo the Clown. Denn wenn mir meine Frau nicht hilft beim Anziehen, dann schaue ich vielleicht nachher aus wie Bozo der Clown. I dress so that my clothes matches different people in different places around the world. Ich ziehe mich so an, dass die Kleider zu den verschiedensten Leuten irgendwo auf der ganzen Welt passen. But doch. My wife is a great counselor for how to colors that match. Frau ist ein guter Ratgeber, die richtigen Farben für mich zusammen zu finden. I thank God for those type of people. Und ich danke Gott für solche Leute. But Saul never listened to Samuel. Saul hörte niemals auf Samuel. And he never listened to God. Und hörte auch nie auf Gott. And so now he's going to the world. Und jetzt geht in die Welt. To witchcraft. Einer Wahrsagerin. To a palm reader, a fortune teller. Ja, einer Hexe, einer Handleserin. A mind reader. Oder jemand, der Gedanken liest. Do they have mind readers here? Gibt es hier Gedankenleser? Maybe. I went to a mind reader and it took him only 10 seconds and that's all that was left in my mind. They just said. Ich bin einmal zu einem Gedankenleser gegangen und er hat nur 10 Sekunden gebraucht. So there's nothing there. Da war nichts drinnen. That'll be $10. $10. Wow. Can I, you know, there was no advice. She had nothing to find. It was an da empty war mind. Nichts. Er hat mir keinen Rat geben können. Go to a palm reader. Geh zu einem Handleser. She said, bring another hand in. Yours looks pretty bad. Und dann sagt sie, verschaff mir eine andere Hand. Deine schaut nicht sehr gut aus. I read the horoscopes. Oder ich habe die Horoskope gelesen. Is that what it is in horoscope? Well, horoscope. It is. It's horror. It's es a horror. Horror. To es read ist ein horror. The horoscope. Ja, es ist ein horoscope. Today you will. It's so like today you will meet somebody who's breathing. Heute wirst du jemanden treffen, der atmet. Oh, you're right. Ja, er hat recht gehabt. Oh my God. I gotta read tomorrow's. Oh, ich muss auch übermorgen lesen. You know, and someone says to me, they say, what are you? Are you a Libra? Was bist du? Bist du eine Waage? Are you a Sagittarius? Oder bist du ein Schütze? I said, no, I'm a crab. Nein, ich bin eine Krabbe. I'm in a bad mood. Und ich bin heute schlecht I'm aufgelegt. A crab. Ich bin nicht gut drauf heute. You know, and these things you read, you try to get advice. Das. Und du möchtest dir Rat holen. And sometimes they're very fatalistic. Und manchmal ist dann der Rat sehr fatalistisch. Today you will die. Heute wirst du sterben. Oh no. Nein, nein. Oh my gosh. Did you ever hear about the story of the person who the florist who owned a flower shop? Hast du schon mal gehört über diesen Blumenhändler, der ein Blumengeschäft besaß? And they got an order in one day to send flowers to a wedding and one to a funeral. Und einmal war eine Bestellung gleichzeitig zu einer Hochzeit und einmal zu einer Beerdigung. And they mixed up the orders. Aber sie haben die Bestellungen haben sie vertauscht. Did you hear about that? Habt ihr darüber gehört? They sent the flowers, the funeral flowers to the wedding. Und sie haben die Beerdigungsblumen haben sie auf die Hochzeit geschickt. And the card said with deep sorrow and regret. Und auf der Karte steht mit großer Trauer und mit herzlichstem Beileid. And then they sent the other one to the wedding, you know. Und dann haben sie das andere dann zur Hochzeit geschickt. Congratulations on being with a new person. Oder beziehungsweise bei der Beerdigung. In a new place. Gratulation mit einer neuen Person an einem neuen Ort zu sein. Can you imagine mixing up the flowers? Stell dir vor, du vermischt die Grußkarte und die Blumen. I think I got that wrong, didn't I? Yeah. Sorry. To the funeral is congratulations and on your new person and new place. And to the other place, never mind. Yeah. Let's just go jump off a bridge together, okay? I've rectified it already. Okay, all right. So I want to say this, that the Lord God, der Herr Gott, is our counselor. Ist unser Ratgeber. In Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. In Isaiah 28:29. Und 28:29. God wants to counsel us. Gott möchte uns beraten. And, you know, God wants to guide us. Gott möchte uns and leiten. God wants to speak to us from heaven above. Und möchte zu uns vom Himmel herab mit uns sprechen. God has a purpose. Und Gott hat einen Plan. When he speaks to you. Wenn zu dir spricht. He says that his purpose sagt, dass sein Plan is a to bring us to a peaceful end. Ist uns an ein friedliches Ende zu bringen. And God's counsel, it says, und Gottes Rat, in Isaiah 25:11, in Jesaja 25:11, it says, is of old, es ist von alt her, and his counsel is faithfulness and truth, und sein Rat ist Treue und Wahrhaftigkeit. You see, Saul got counsel from someone who could not deliver him of Saul his fear. Wurde beraten von jemandem, der ihm nicht helfen konnte. Saul got counsel from somebody who didn't know Saul. Bekam Rat von jemandem, der ihn persönlich nicht kannte. You know what I love? Weißt du, was mir gefällt? I love godly counsel. Ich liebe einen göttlichen Rat. I love getting counsel from someone who knows God. Einen Rat von jemandem, der Gott kennt. But let me explain. Counsel doesn't mean a command. Rat heißt jetzt nicht irgendwie ein Gebot. Being counseled doesn't mean I'm being commanded. Beraten zu werden heißt nicht, dass man mir vorschreibt, was ich zu tun habe. Because you know what, I am looking for valid guidance and direction. Ich schaue einfach nach wertvoller Führung. Through my opportunities and challenges. In meinen Gelegenheiten und Herausforderungen. Saul had the Philistine army. Saul hatte die Philisterarmee. I would wonder if he just would have humbled himself. Was wäre passiert, wenn sich gedemütigt hätte? And came to God. Und zu Gott gekommen wäre. And said, really, no, really, God. Um Gott wirklich kennenzulernen. I want to know. Ich möchte wirklich what you think. Wissen, was du Gott denkst. Really, no, really, God. I want to know what you Nein, think. Wirklich, ich möchte wissen, wie du denkst. And then I've gone to my friends countless times. Und dann bin ich oft zu meinen Freunden. And heard godly counsel. Und dann bekam ich wirklich einen Rat, der Gott entspricht. And then I go to the Word. Und dann gehe ich zum Wort Gottes. Because God's Word counsels me. Denn Gottes Wort gibt mir Rat. I want to make sure. Ich möchte mir sicher gehen. That my friend's counsel is according to the nature and character of God. Dass den Rat, den mir meine Freunde geben, dem Charakter und dem Wesen Gottes entspricht. So, why did Saul go to a fortune teller? Warum ist jetzt Saul zu einer Wahrsagerin gegangen? Why do some people stop going to God? Warum gehen manche Leute nicht mehr zu Gott? Why do people go to Egypt, we would say in Isaiah 31 and 32? Why do they want the counsel of the world? Warum würden Leute auf einmal nach Ägypten um Rat fragen und den Rat der Welt in Anspruch nehmen? Some reasons. Da gibt's doch Gründe. Because it's easier to have someone else live your life than you live your Denn life. Es ist leicht, wenn du jemanden anderen für dich dein Leben leben lässt, als du es selber lebst. It's easier for other people to trust God for you than you to trust God yourself. Es ist leichter, dass andere Leute Gott mit deinem Leben für dein Leben vertrauen, als dass du selber für It doesn't dein Leben require vertrauen. Much trust. Ich brauche nicht viel Vertrauen. It doesn't require many decisions. Ich muss nicht viele Entscheidungen treffen. But this life is filled with decisions. Aber dieses Leben ist voll von Entscheidungen. And we are going to, I tell you, this life is the classroom. Dieses Leben ist das Klassenzimmer. We are going to fail left and right. Wir werden links und rechts auch Fehler machen. But what we need is godly counsel how to handle these things. Doch was wir brauchen ist Rat von Gott, wie man damit umgeht. People bringing us to Jesus Christ, people giving us truth. People, this is why the body of Christ is so excellent. Jesus Christus. Und deswegen ist eben die Gemeinde Christi so hervorragend. Some people don't come to God because they failed so much that they are now ashamed to ask God for advice. Zu Gott, weil sie so oft versagt haben, dass sie sich schämen. I've blown it too much. I'm a nobody. Ich habe zu viel Fehler gemacht. Ich bin ein Null. I have an interesting thing from John Maxwell. Ich habe hier von John Maxwell was Interessantes. It's called Failing Forward. Das heißt Failing. Failing Forward. Das heißt nach vorne versagen, ja. Not falling forward, but also das heißt failing forward. Nach vorne fallen, sondern nach vorne eben einen Fehler machen. And he says, there's a book. It's called Your Autobiography in 5 Chapters. Da ist ein Buch, das heißt Deine Autobiografie in 5 Kapiteln. I want to read these 5 chapters to you. Ich möchte euch diese 5 Kapitel vorlesen. Very quickly. Schnell. I want you to take that to heart and really think about it. Ich möchte, dass ihr das jetzt tief in euer Herz aufnehmt und lange drüber nachdenkt. And now I will slow down so that you will get it. This is our life. Das ist unser Leben. Chapter 1. Kapitel 1. I walk down the street. Ich gehe die Straße runter. There's a deep hole in the sidewalk. Und da ist ein tiefes Loch auf dem Gehsteig. I fall in. Ich fall rein. I'm lost. Ich bin verloren. I'm helpless. Hilflos. It isn't my fault. Aber ich bin nicht schuld. It takes forever to find a way out. Und ich brauche ewig lang, um da rauszukommen. Chapter 1 of my life. Kapitel 1 meines Lebens. Chapter 2 of my life. Kapitel 2. I walk down the street. Ich gehe den Gehsteig. There's a deep hole in the sidewalk. Entlang, da ist ein tiefes Loch. I pretend I don't see it. Ich mache so, wenn ich es nicht sehe. I fall in again. Ich fall hinein. I can't believe I'm in the same place, but it isn't my fault. Ich kann es nicht glauben, dass ich schon wieder in der gleichen Situation bin und ich bin doch nicht schuld. It still takes a long time to get out. Und ich brauche noch immer sehr lang rauszukommen. Chapter 3 of my life. Kapitel 3. I walk down the same street. Ich gehe die gleiche Straße lang. There's a deep hole in the sidewalk. Und mitten auf dem Gehsteig ein tiefes Loch. I see it is there. Ich sehe es ist da. I still fall in. Doch ich falle hinein. It's a habit. Das ist Gewohnheit. My eyes are open. Die Augen sind offen. I know where I am. Ich weiß, wo ich bin. It is my fault. Ja, ich bin schuld. I get out immediately. Bin schnell draußen. Chapter 4. Kapitel 4. I walk down the same street. Ich gehe die Straße lang. There's a deep hole in the sidewalk. Am Gehsteig wartet ein tiefes Loch. I walk around it. Ich gehe darum herum. Chapter 5 of my life. Kapitel 5 in meinem Leben. I walk down another street. Ich gehe eine andere Straße lang. You see, this is how God, we learn and God gives us endless opportunities of grace. Wir lernen und Gott gibt uns endlose Gelegenheiten. And God gives us wisdom. Und Gott gibt uns Weisheit. And God gives us grace. Und Gott gibt uns Gnade. And God gives us forgiveness. Und Gott gibt uns Vergebung. And mercy. Barmherzigkeit. And you know what? You and I are going to walk down these streets. Und du und ich, wir werden diese Straßen lang gehen. Samuel may be dead. Samuel mag schon tot sein. But God is not. Aber Gott lebt. And his word is not. Und sein Wort lebt. And I can continually choose and have godly influences in my life. Und ich kann mich entscheiden, göttlichen Einfluss in meinem Leben zu haben. Counsel is not a command. Das heißt, ein Rat ist nicht ein Gebot. It is simply advice. Es ist einfach from somebody who knows better than ein me. Rat. Es ist eine Richtungsweisung. That is God. Von jemandem, his der word. Mehr Bescheid weiß. People who have been through many things. It's not wrong to ask for advice. Leute haben vieles schon erlebt. Also es ist nicht falsch, verkehrt, um Rat zu fragen. We have a neighbor. Wir haben einen Nachbarn. I hope everybody has a neighbor. Ich hoffe, jeder hat einen Nachbarn. Unless, of course, you live on a farm. Außer du lebst irgendwo am Land. Then you have very far away neighbors. Dann sind die Nachbarn weit weg. We have this neighbor that before we moved in. Wir haben einen Nachbarn. Das heißt, bevor wir noch eingezogen sind. She did something to our door. Sie hat bei unserer Tür etwas getan. She put padding on our door. Sie hat die Tür abgedeckt. So it wouldn't shut hard at night. Und zwar hat sie einfach so mit Gummi versehen, dass sie leise ist. dass sie leise schließt. So it wouldn't make noise. Dass sie eben ruhig ist. So when we moved in, als wir dann einzogen, the first thing she did, das erste, was sie gemacht hat, it wasn't like, hi, welcome, how are you? Es war nicht so, herzlich willkommen. She came over to inspect the door. Sie kam und sah sich die Türe an. To make sure that the padding was still there. Um zu sehen, dass die Dämpfung noch da dran war. And then she gave us some advice. Dann gab sie uns einen Rat. Please don't slam the door. Bitte schlag die Türe nicht zu. Okay. Gut. Well, we had neighbors over. I mean, we had friends over that didn't know her advice. And und unsere Freunde, die uns dann besuchten, wussten aber von diesem Rat nichts. Boom! One night, kaboom! You know, I won't mention names. Und schon krachte die Türe hin und her. Und ich will keinen Namen nennen. But it wasn't Pastor Matt. Aber es war nicht der Pastor Matt. So the next morning, our neighbor. Am nächsten Morgen kommt die Nachbarin. At the door, like, I mean, bright and early. Ganz zeitig in der Früh schon. Please don't slam the door. Bitte schlagen Sie die Türe nicht zu. We said, okay. Ja, ja. So we just shut the door. Like, also haben wir die Tür zugehaucht. Very quietly. Advice is good. Rat ist gut. Advice is needed. Und Rat ist notwendig. It's wonderful. Und es ist wunderbar. And when God gives it, aber wenn Gott es gibt, it's because he cares. Weil er uns liebt. Because, you know what, we make decisions. Wir machen Entscheidungen. Do we listen to God? Hören wir auf Gott? Do we take his advice? Nehmen wir seinen Rat ernst? Because God really can, through his word, deliver us of so many things. Denn Gott kann durch sein Wort uns von so vielen Dingen freisetzen und beschützen. Even if we're embarrassed, selbst wenn es uns peinlich ist, we've fallen in the hole again, und wir im Loch gelandet sind, God, how do I get out? Gott, wie komme ich raus? God, Gott, I need help. Ich brauche Hilfe. I need help. Ja, ich brauche Hilfe. I need advice. Ich brauche Rat. And God gives us wisdom. Und Gott gibt die Weisheit. And by the way, God has given us wisdom in this world to use. Übrigens, Gott hat uns für diese Welt Weisheit gegeben. For our benefit. Zu unserem Nutzen. Wisdom in this world with God can be very beneficial. Weisheit in dieser Welt mit Gott kann sehr, sehr nützlich sein. With God. Mit Gott. God uses what he has given us with love and care. Gott benutzt die Dinge, die er uns gegeben hat, und mit dazu Liebe und Gnade. So I have this question. Nun habe ich diese Frage. What is God saying to us? Was will uns Gott sagen? What has God said to me through his word? Was hat Gott durch sein Wort How zu mir gesagt? How has the Holy Spirit spoken to me? Wie hat der Heilige Geist zu mir gesprochen? How has God prompted me to obey the word? Wie hat Gott mich da veranlasst, sein Wort seinem Wort zu folgen? Why would God counsel me to buy wisdom? Warum würde mir Gott raten, Weisheit zu kaufen? Because he loves me. Weil er mich liebt. Why would God counsel me to be in the body of Christ? Warum würde Gott mir anraten, in der Gemeinde zu sein? Because he loves me. Weil er mich liebt. Why would God counsel me to come to him and bring everything and be honest and open and just pour out whatever it is? Warum würde Gott mir sagen, dass ich alles, was ich habe, geben soll? Und ehrlich zu sein. Warum? Because he loves me. Weil er mich liebt. Why would God counsel me to be honest with how I feel? Gibt mir Gott den Rat, ehrlich zu sein, wie ich mich fühle? Because he loves me. Weil er mich liebt. Even if I'm embarrassed. Selbst wenn es peinlich ist. Have you ever given someone wrong advice? Habt ihr jemanden schon falschen Rat gegeben? Sure. Ja. I got a whole book on it. Ich habe ein ganzes Buch darüber. I am the king of wrong advice. Ich bin der König schlechter Rat. Has anyone ever given you wrong advice? Hat jemand euch schon schlechten Rat gegeben? If you want to know where to get somewhere, don't ask me for directions, because you will be in Pennsylvania when I'm done directing denn you. So just. Frag mich nie, wenn du zum Beispiel die Orientierung verloren hast. Frag mich bitte nicht, denn du landest bei mir in Pennsylvania. Yeah, that's right. I gave a friend it when I was in third grade. Wie ich in der dritten Klasse war. I told my friend. Habe ich meinem Freund gesagt. If you put scissors. Wenn du eine Schere nimmst. In the electric plug. Und mit der Schere in die Stromleitung, in den Steckdose hineinfährst. You will have a force field around you. dann hast no du eben ein elektrisches Feld um dich herum und keiner kann dich berühren. And my friend said, you're stupid. Und mein Freund sagte, du bist dumm. You're an idiot. Ein Idiot. I'm not an idiot. Ich bin doch kein Idiot. I know this. Yes. Third grade, you don't know anything. You just, in der dritten Klasse weißt du doch alles. You're just full of comic books, and that's why. Ja, wir sind voll mit gestopft mit Comicbüchern, also wir wissen's. 15 minutes later. 15 Minuten später. All the lights in the school go. Auf einmal gehen die Lichter aus in der Schule. And we see. I hear my friend. I don't really see him, but I hear him. Und ich sehe meinen Freund nicht. Ich höre ihn nur. I hear this. Ah! You know, and then you see smoke coming up, you know. Einmal steigt Rauch auf. He wasn't near the smoke, he was maybe 10 feet away from it at that time. So. Er war nur vielleicht 3 Meter weg von mir. And we all run over to him, and there he is on the ground, hair's a little bit like... Und wir sind alle zu ihm gelaufen, die Haare sind wirr in der Luft. And I'm looking at him, ich schaue ihn an. He's like... Und den battles ganz ordentlich. Look over in the electric plug and there are these scissors in there. Und dann siehst du dann in der Steckdose siehst du dann dort diese Schere. And I said, I'm stupid. Und dann sagte ich mir, ich bin dumm. Well, anyway, I just thought I'd warn you if anybody ever tells you that advice. Ich habe mir gedacht, ich warne euch lieber. But if anyone ever encourages you, aber wenn jemand je euch ermutigen würde, to hear the word of God, das Wort Gottes zu hören. If anyone ever encourages you, I mean, these are sound. These are you can find this in the Bible. Das kannst du in der Bibel finden. If anyone encourages you just to come before God, wenn dich jemand ermutigt, einfach vor Gott hinzutreten. If anyone just encourages you to, you know, pray or wenn dich jemand einfach ermutigt zu beten. If anyone just builds you up, dich aufbaut. You know, that's godly. Das ist tatsächlich von Gott. If anyone just tells you about who God is. Wenn dir jemand einfach über das Wesen Gottes mehr erzählt. If anyone just encourages you to walk with the Lord. Und wenn dir einfach jemand ermutigt, mit Gott dein Leben zu teilen. You know what? That's godly counsel. Das ist Rat, der wirklich von Gott ist. I don't know whose books these are. Right here. Let's see. How to stick scissors in electric sockets. Never mind. So, I just think that ich glaube halt, Paul had peace. I mean, Saul did not have peace. Saul hatte keinen Frieden. Because God was not his counselor. Weil Gott war nicht sein Ratgeber. And David had great peace because God was his counselor and his strength in David the midst. David hatte großen Frieden, da Gott wahrhaftig sein Ratgeber war und er war seine Stärke und sein Frieden. And in this world. Und in dieser Welt God is our counselor. Ist Gott unser Ratgeber. God is our strength. Gott ist unsere Stärke. God, boy, God can bring us through anything. Und Gott kann uns durch and we need him. Alles hindurch we need the body of Christ. Wir brauchen ihn und wir brauchen we die need Gemeinde. Every portion. Wir brauchen jeden Einzelnen. We need godly friends. Und wir brauchen wirklich Freunde, die Gott lieben. We need faithful advice. Wir brauchen wirklich einen verlässlichen Rat. We need reliability. Wir brauchen eben Verlässlichkeit. We need the truth. Wir brauchen die. Father, we thank you for this evening. Vater, wir danken dir für diesen Abend. We thank you, Lord, that as you speak to us through your word. Wir danken dir, denn so wie du durch dein Wort zu uns sprichst. You never lie to us. Belügst du uns nie. You never counsel us in the wrong way. Gibst uns nie falschen Rat. You would never lead us in the wrong direction. Führst uns nie in die falsche Richtung. And Father, we have fallen into a million holes. Und wir sind schon in Millionen Löcher geplumpst. And you are not there to condemn us. Und du verurteilst uns deswegen ja nicht einmal. But in your faithfulness, aber in deiner Treue, you wait to be gracious. Wartest du, deinen gnadenvollen Charakter you, zu zeigen. You are our help. Und du bist unsere Hilfe. And tonight, God, und heute Abend, you know us well. Auch da kennst du uns sehr gut. Maybe there's someone here tonight, vielleicht ist jemand hier, that they don't know the Lord Jesus die den Herrn heart. Jesus noch nicht kennen. They don't know if they're going to heaven. Wissen nicht, ob sie in den Himmel kommen. They've heard of many different ways. Haben verschiedene Wege schon gehört. But they have not been trustful ways. Aber es waren keine verlässlichen Wege. They have not delivered them. Sie wurden dadurch nicht freigesetzt. Or given them hope or peace. Es wurde ihnen keine Hoffnung vermittelt dadurch. Tonight the Lord made a promise. Heute macht der Herr eine Versprechung. That if you would ask him into your heart, denn wenn du ihn in dein Herz bittest, if you would accept his payment for your sin, und seinen Preis annimmst, den er gezahlt hat für die Sünden, and accept his life, und sein Leben annimmst, he would give you his eternal life. Dann würde er dir sein ewiges Leben dir geben. And you would never perish. Und du würdest nie verloren gehen. This is God's counsel. Das ist Gottes Rat. To accept him. Ihn anzunehmen. Let him love you. Lasst euch von ihm lieben. Let him forgive you. Lasst euch von ihm vergeben. Let him give you his hope. Und lasst euch von ihm seine Hoffnung. If this is your desire tonight, wenn das deine Sehnsucht ist heute, just pray this simple prayer. Dann bete auf einfache Weise etwas so. Lord Jesus, Herr Jesus, here I am, da bin ich. And I'm asking you, und ich bitte dich, to save me, mich zu retten. I'm accepting you, ich nehme dich an, as the only one, als den einzigen, who can save me, der mich retten kann. And forgive me. Und mir vergeben kann. And you're the only one who can give me eternal life. Und der einzige, der mir ewiges Leben geben kann. So I'm asking you. So bitte ich dich. To do that. Genau das zu tun. And give me your hope. Gib mir deine Hoffnung. Give me your wisdom. Deine Weisheit. Give me your strength. Deine Stärke. And if you have prayed that prayer. Wenn du ungefähr so auf diese Weise gebetet hast. With no one looking. Ohne dass jemand schaut. If you have asked the Lord to save you, und dem Herrn gebeten hast, dich zu retten. No one looking, keiner schaut. Except myself, auch ich nicht. Myself, außer ich. I will pray for you. Ich werde nämlich beten für dich. But if you pray that prayer, just put your hand up. Wenn du jetzt gebetet hast, würdest du deine Hand heben? You're saying yes, dass du ja sagst. To the Lord, zum Herrn. I need you. Ja, ich brauche dich. I want to go to heaven. Ja, ich möchte in den Himmel. Please save me. Bitte rette mich. Just put your hand up. Heb deine Hand in die Höhe in diesem Fall. Okay, Father, we thank you. Vater, wir danken for this night. Für diesen Abend. Jesus name. Jesu Namen. Amen. Amen.